das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen mit einer neuen Talkwoche und wir beginnen ganz ungewöhnlich. Ich bin ganz unsicher, weil wir ohne unser Maskottchen beginnen. Der weiße Hirsch ist nicht da. Und das hat einen besonderen Grund. Mein Redakteur Marc Strucken ist leider krank heute. Und Marc alleine hat den Schlüssel für den Schrank, wo der weiße Hirsch drin steht. Das heißt, der steht hier um die Ecke. Der Schrank, aber ich komme nicht an den Schrank dran. Also müssen wir ohne den weißen Hirschen auskommen. Und im Übrigen ist jetzt Weihnachtszeit, Adventszeit und traditionell steht dann ja auch noch bei uns ein weißer Schneemann. Den kann ich auch nicht aufstellen, weil der auch genau in diesem Schrank sich befindet. Also morgen wird alles anders. Ich hoffe, dass Marc morgen wieder gesund ist. Schöne Grüße von dieser Stelle aus und dann geht alles seinen gewohnten Gang. Gewohnt beginnen wir mit einer offenen Themennacht, wie immer montags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Detlef und Detlef ist 53. Hallo Detlef. Ja, hallo Jürgen. Detlef, schön, dass du da bist. Ja, erstmal schön, dass ich reingekommen bin. Ja. Wenn ich dir jetzt meine Geschichte erzähle, das glaubt kein Mensch. Also ich habe 3 Kinder. 2 davon sind an Krebs erkrankt, meine Frau auch und ich auch selber. Meine Frau, das letzte Mal ist vor 8 Jahren gewesen mit Brustkrebs, also 3-mal Brustkrebs gehabt. Mhm. Dann kam mein Sohn vor 8 Jahren mit einem Rückenmarkstumor. Wie alt ist der Sohn? Mein Sohn ist 21. Ja. Dann kam meine Tochter, das ist jetzt 6 Jahre her, mit Brustkrebs fing das an. Die Tochter ist dann wie alt? 30 jetzt. Ja. So, und dann ist das mit Brustkrebs losgegangen und jetzt vor 2,5 Jahren haben wir die Diagnose gekriegt. Gehirntumor, Leberkrebs, Lungenkrebs und Knochenkrebs. Dann hat sie Chemo und alles gemacht, dann hat sie 2,5 Jahre Ruhe gehabt und jetzt ist das im Kopf alles wieder ausgebrochen. Jetzt ist der ganze Kopf voll Metastasen und liegt jetzt, naja, ich sag mal, vielleicht noch bis Weihnachten oder so. Mhm. Und dann wird sie wohl von uns gehen. Und das Problem, was ich habe, ist halt mein Schwiegersohn. Der Schwiegersohn von der erkrankten Tochter? Von meiner Tochter, ja. Mhm. Weil der hat eine ganz komische Ansicht. Ich möchte natürlich, meine Frau natürlich auch, den letzten Weg hier bei uns beschreiten, weil wir wohnen 200 Kilometer auseinander. Mhm. Und meine Tochter, die war letzte Woche hier oder vorletzte Woche, habe ich mit ihr mal so drüber geredet, sie wäre auch einverstanden damit. Bloß, naja, er halt, ne? Ich weiß nicht, wie ich an ihn rankommen soll. Und vor allem dann die Was sagt er denn? Wie bitte? Was sagt er denn? Was will er denn? Ja, er will sie zu Hause behalten, sag ich mal. Er will arbeiten gehen und sie soll dann alleine zu Hause bleiben. Mhm. So habe ich das alles mitgekriegt. Und wenn das dann überhaupt nicht mehr geht, dann will er sie ins Hospiz schicken. Mhm. Und meine Tochter will das nicht, das hat sie ihm auch gesagt. Also die Tochter ist ja noch ansprechbar und bei klarem Verstand im Moment. Im Moment ist sie noch, naja, klar, und Verstand will ich nicht sagen, das torzeitige Gedächtnis ist total weg. Ja, aber sie ist ansprechbar und man kann mit ihr reden. Man kann mit ihr reden, und ja. Was ist denn, ich meine, letztendlich ist ja entscheidend, was sie will. Was will sie? Ja, also sie möchte gern, also auf jeden Fall nicht in Hospiz, das hat sie schon gesagt. Möchte sie denn zu euch? Ja, das ist ja die Frage. Sie sagt ja und sie sagt auch nein. Da ist sie sich noch nicht ganz schlüssig, aber sie wohnt ja alleine. Die beiden, die haben keine Kinder und nichts. Und ich sag mal, hier wäre das Beste, das Optimalste, sage ich mal halt. Ja. Ich schließe daraus, dass das Verhältnis zwischen dir oder euch und dem Schwiegersohn nicht so toll ist. Naja, zwischen mir und meinem Schwiegersohn halt nicht. Das ist hier letzte Woche eskaliert. Wir waren in der Küche. Er redet ja immer, er hat ja immer diese dummen Sprüche. So, dass du musst das lernen, sie kann ja nichts mehr. Und sie soll dann alles lernen. Und zu die Freundin sagt sie, war ihre Freundin hier, da hat er gefragt, hat sie meine Freundin, also die Freundin, meine Frau, meine Tochter gefragt, wie es ihr denn geht. Und da fing er an, ja, der ganze Kopf ist voll mit der Stasen und Also sowas, das gehört sich nicht. Oder okay. Zu ihr hat er gesagt, wenn, ob du Krebs hast oder nicht, das ist mir scheißegal, wenn du das nicht so machst, wie ich will, dann gehe ich. Mhm. Oder er vergleicht meine Tochter mit dem Auto. Mit was? Mein Sohn mit dem Auto. Mhm. Weil er sagt, mein Sohn, der 21-Jährige, der hat mir das erzählt, er hätte zu ihm gesagt, er sagt, das musst du dir so vorstellen, wenn du mit dem Auto gegen eine Wand fährst, sagt er, und du kriegst den Brief, dass das ein Totalschaden ist. Und so ist das mit Melanie auch, ne? Mit meiner Tochter. War der immer schon so? Ja, also der hat, ich sage ja, der hat nichts für eine Birne, für mich jedenfalls. Mhm. Und das reizt mich halt, ne? Weil er redet über meine Tochter. Ja, ist klar. Und das heißt auch, dass euer Verhältnis schon früher, als die Tochter noch gesund war, oder als es ihr besser ging, auch nicht sehr gut war. Nein, aber ich habe ihn das halt nicht spüren lassen, aber jetzt lasse ich ihn das spüren. Verstehe. Weil ich kann mir das nicht mehr anhören, weißt du, der redet über mein eigenes Fleisch und Blut. Mhm. Und oder wir waren in so einem Kaufmannsladen, sind wir hingefallen, ich will jetzt nicht den Namen sagen, weil das wäre der Schleichwerbung, da hat er zu ihr gesagt, auf dem Weg dahin, da war vorher eine Frau, die hat sich da einen Fernseher gekauft und dann haben wir mit dem Chef da geredet, die beiden, und da hat sie gesagt, ja, sie hätte Krebs, aber sie würde sich noch einen Fernseher kaufen. Und da hat er ihr den Fernsehen geschenkt, der gute Mann. Und dann hat er zu ihr gesagt, zu meiner Tochter, ja, sag mal, dass du auch Krebs hast, oder kriegen wir auch einen Fernsehen geschenkt. Und all solche dummen Sprüche. Mhm. Ne? Und ich kann es nicht mehr hören. Ich wundere mich, dass deine Tochter das nicht früher auch schon gemerkt hat, wie merkwürdig er reagiert. Und welch. Ja, also, ja, wenn man einen Menschen liebt, weißt du, dann macht man alles, ja, dann lässt man auch viel über sich ergehen. Aber nochmal so, auf die, ich verstehe jetzt natürlich, ich meine, eure Familie ist ja gebeutelt genug, das ist ja grauenhaft, ja. Denn so viele Menschen. Ja. Naja, meine Schwiegereltern sind auch beide an Krebs gestorben, mein Vater auch. Ja, es muss ja irgendwie also, genetisch bedingt sein, wenn ja. Auf einem Haufen so viele Menschen so schwer krank ja. sind. Aber die Frage ist natürlich, Detlef, die allerwichtigste Frage und die Grundfrage ist, will deine Tochter zu euch? Das ist ja immer, man kann ja keinen Menschen irgendwo mit Zwang irgendwo hinbringen. Wenn sie sich jetzt nicht entscheidet, zu euch zu gehen, sondern bei ihrem Mann zu bleiben, obwohl der so furchtbare Sachen sagt, dann muss man das so akzeptieren. Ja, sicherlich. Ich kann ja auch nichts machen, Jürgen, das ist es ja. Ich habe ja keine Handhabe mehr. Ja, genau. Er sagt ja auch zu mir, deswegen ist es ja eskaliert hier bei uns. Da habe ich zu ihm gesagt, du, meine Tochter, die kommt nie ins Hospiz, nur über meine Leiche, habe ich gesagt. Mhm. Und da sagt er zu mir, du, das lacht mich an und sagt, was willst du denn? Ich habe die Patienten voll gemacht, du kannst gar nichts mehr machen. Mhm. Und dann bin ich richtig ausgerastet. Mhm. Mhm. Weißt du, und all solche dummen Dinger da. Weil meine Tochter, ich habe sie hier drauf angesprochen, habe zu ihr gesagt, ich sage, Mäuschen, wie ist das, wenn das nun wirklich nicht mehr geht? Ich sage, wirst du bereit, auch hierher zu kommen? Mhm. Da sagt sie, ja, das würde sie machen. So. Es ist so schwer, da etwas zu sagen. Er hat die Vollmacht. Er ist der engste Ansprechpartner. Deine Tochter hat noch nicht gesagt, ich will auf jeden Fall und sofort zu den Eltern. Das hat sie nicht gesagt. Nein, das hat sie also, so zu ihnen gegenüber, glaube ich, noch nicht genau, gesagt. Genau, also sind euch ja komplett die Hände gebunden und ihr könnt nichts machen. Ja, und sind ja sowieso die Hände gebunden, weil wir stehen ja ganz außen, ganz hinten an. Ja, also wir haben ja gar nichts mehr zu sagen. Mhm. Also ich kann ja tun und machen, was ich will hier. Mhm. Ich kann mit dem Kopf gegen die Wand laufen, das bringt mir auch nichts. Also da besteht eigentlich nur die einzige Möglichkeit, dass du nochmal versuchst, aber ich bin fast die Sorge, dass das nichts bringt, dass du nochmal intensiv mit dem Schwiegersohn sprichst. Ausführlich, ja. Ernst. Oder dass du jemanden versuchst einzuschalten, der vermittelnd spricht. Mhm. Ja, ich selber komme an ihn ja auch nicht ran, an mein Spiel. Also, ja. Dann müsste meine Frau das machen, ne? Ja, oder irgendjemand anders. Vielleicht sogar ein Arzt, der die Situation erklärt, dass die Tochter dann besser aufgehoben ist bei euch, als unbetreut in der Wohnung zu liegen. Und wenn sie nicht in ein Hospiz will, dann ist das ja auch eine klare Sache. Also, er meint, er könnte da einen Pflegedienst bestellen, die kommen zweimal am Tag für 10 Minuten, länger kommen die nicht, weil das ist ja auch eine Kostenfrage, das ist ja nicht gerade günstig. Mhm. Und sie hat gesagt, sie will nicht in ein Hospiz. Nee, das hat sie wortwörtlich gesagt, das hat sie hier gesagt, das hat sie ihm gegenüber gesagt. Und das weiß er auch. Und er will auch auf keinen Fall die Arbeit ruhen lassen während der schlimmen Zeit. Nein, das ist ja gerade das Problem. Er geht zur Arbeit und seine Frau liegt todkrank im Bett. Verstehst du? Und das kann ich nicht verstehen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich würde das im Lebtag nicht machen, wenn es meine Frau so dringend geht, zur Arbeit zu gehen. Das würde ich nie machen. Das würde kein normal denkender Mensch machen. Ich verstehe. Ich verstehe auch deinen Zorn auf den Schwiegersohn. Und wenn es so ist, wie du es sagst, ist der auch völlig berechtigt. Versuche mit einer dritten Person zu vermitteln, entweder durch deine Frau oder vielleicht auch durch einen Arzt, einer neutralen Person. Ja. Sonst kannst du nichts machen. Versuche aber auf jeden Fall den Streit von deiner Tochter fernzuhalten. Sie ist so schwer krank, sie liegt ja fast im Sterben. Und dann noch einen Familienstreit mitzubekommen, ist natürlich ganz furchtbar und belastend für sie. Da musst du sie schützen. Das war ja der größte Fehler, den ich gemacht habe. Sie hat halt diese Eskalation hat sie halt mitgekriegt, ne? Weil mir halt der Kragen geplatzt ist. Ja, da musst du dich jetzt im Griff haben. Es geht in erster Linie darum, deine Tochter auch zu schützen. Also, eine dritte Person einschalten und mit Engelszungen und mit viel Diplomatie versuchen, die Sache doch noch schnell und gut zu regeln. Mehr kann ich dir nicht raten, Detlef. Und zu deiner Familie und deiner Tochter natürlich das Allerbeste und dass sich das fügt. Ich habe sonst keine Idee. Es gibt auch sonst keine Idee. Na, ich hatte gedacht, dass du mal einen Tipp geben kannst, wie ich meine Tochter kriege. Nein, da gibt es keine. Außer reden gibt es da keine Möglichkeit. Das ist definitiv so. Ich verstehe diesen Menschen noch nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ja, aber da müssen wir jetzt auch gar nicht reden. Es geht jetzt darum, das Beste so schnell wie möglich für deine Tochter rauszuholen. Hör auf, dich zu verbeißen in diesen Mann. Das ist jetzt egal. Jetzt geht's nur um die Tochter. Nur um das Wohl der Tochter. Naja, Junge, aber wenn du das mitgekriegt hättest, du siehst da nichts Positives. Natürlich. In diesem Menschen, ich verstehe. Machen, was er will. Es kommt kein Positives mehr vor. Ne? Ich verstehe. Detlef, mehr kann ich nicht sagen. Ich wünsche viel Glück und wirklich von Herzen alles Gute und das Richtige. Na, schön, danke, Junge, dass ich mit dir reden durfte. Sehr gerne. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, wenn ihr uns erreichen wollt, kostenfrei, oder mailt uns domian@wdr.de. Die allererste Sendung ohne einen weißen Hirsch, das ist auch ein Ding. Hier ist René. René ist 36. Guten Morgen, René. Ja, guten Morgen, Jörg. Hallo, René. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich wollte eigentlich letzte Woche Mittwoch, wo du deine Themenwoche hattest, anrufen. Leider hatte ich es nicht geschafft, aber jetzt hatte ich Glück und bin durchgekommen bei mir. Und ich würde mich als Siegertyp bezeichnen. Als Siegertyp. Das war ja unser Thema, dass wir mit Siegern sprechen wollten. Richtig. Du würdest dich als Siegertyp bezeichnen. Warum? Warum? Weil ich vor 7 Jahren mit zwei, ich sag mal, Geschäftspartnern eine Idee hatte. Wir haben eine Internetseite ins Leben gerufen. Die war vom Namen her fightwalk.de. Und da haben wir, genauso wie Google Street View, haben wir Autos in Hamburg, in Berlin, in Köln und in Frankfurt fahren lassen, die alles aufgenommen haben. Ach, ich erinnere mich an diese Seite. Ja, das ist schön. Die war so ein bisschen klein und wackelig noch, aber der Vorlauf der heutigen angebotenen Seiten. Richtig, und wir hatten ein Patent da drauf. Und das Gute war, irgendwie, nachdem die Seite dann 3 Jahre im Netz war, haben wir einen Anruf bekommen, beziehungsweise Post bekommen von Google. Von Google? Von Google. Und Google hat uns das Patent abgekauft. Wow. Für eine recht oder für eine hohe Summe, wo wir, ich sag mal, alle drei gut mit leben konnten. Und und seitdem, sag ich mal, bezeichne ich mich als Siegertyp. Darf ich fragen, wie hoch die Summe war? Ist das, darf man das öffentlich sagen? Zwischen 30 und 35 Millionen Euro. Wie bitte? Was? Und 30 und 35 Millionen Euro? Ja, was allerdings keine Seltenheit ist oder so, weil so ein Portal wie Sync, das ist glaube ich für knapp 60 Millionen über den Tisch gegangen. Das ist ja unfassbar. Und das liegt aber daran, weil ihr das Patent hattet für diese Seiten. Richtig. Für diese Seite. Oder für diese Art. Für die Idee, genau. Für die Umsetzung. Aber die Seite ist uns heute noch. Aber das Patent hat man uns abgekauft. Drei Leute wart ihr? Also 3 Leute waren wir. Ich sag mal, die Geschäftsidee selber, dass wir mit den Autos über Google Street View umgefahren sind. Klar, das waren 40 Mitarbeiter. Das hätten ja 3 Leute gar nicht schaffen können in den Städten. Also ihr habt das damals auch relativ amateurhaft gemacht, ne? Wahrscheinlich. Ja, das war, also wie gesagt, wir waren da halt noch nicht so weit. Und wir hatten natürlich auch nicht das Know-how, was Google hatte, als die Autos durch Deutschland gejagt haben oder durch Welt gejagt haben. Und es sah dann nicht ganz so toll aus, klar, wie heute. Aber ja, es hat dann irgendwie gelangt. Wie viel hast du denn davon bekommen? Wurde das genau durch drei geteilt oder wie war das? Ich sag mal so, einer hat etwas mehr bekommen. Und das war auch der, ich sag mal, die Idee selber, die hat knapp 1 Million Euro gekostet. Und also auch die Umsetzung mit einem drüber dran. Und der am meisten eben halt investiert hat, der hat halt auch etwas mehr bekommen. Wie viel hast du bekommen? Ich selber habe knapp um die 10 Millionen Euro bekommen. Es ist eine unfassbare Summe, wo jedem normalen Menschen die Ohren heiß werden. Was macht man mit so viel Geld? Mit so viel Geld, man legt es erstmal selber an. Ich habe mir dann ein Haus gekauft, dann habe ich mir eine Finca in Spanien gekauft. Ja gut, da geht das Geld weg, klar. Ja, ja und dann war es halt so, dass man halt auch Geld wieder angelegt hat. Mhm. Und das Schöne ist halt, von Hause aus sind wir halt klein erzogen worden. Und man ist nicht abgehoben oder so. Also ich gehe jetzt heute nicht in ein 5-Sterne-Luxus-Restaurant essen, sondern halt ja ein Fastfood-Restaurant wie jeder anderen Sterbliche halt auch. Also du kommst aus ganz normalen Verhältnissen oder sogar kleinen Verhältnissen. Ja. Aber dann bist du doch durch so eine Summe wird man doch hochkatapultiert, auch in ganz andere gesellschaftliche Kreise. Wie war das bei dir? Das ist richtig, das war auch so der Fall. Aber mal so, man ist in solche Kreise gekommen, wo man zwar sagt, wow, super, 10 Millionen, aber gegenüber anderen Leuten, ja, es ist teilweise auch ein Witz ist oder so. Da fühlt man sich selbst noch irgendwie als sozial schwach. Ach so, also die sind da noch zehnfach reicher oder so. Eine Ecke reicher und Also du hast dir ein Haus gekauft, du hast dir eine Finca in Spanien gekauft. Was gibt es sonst für einen Luxus, den du dir gönnst? Ja, gut, dass man halt irgendwo zweimal im Urlaub fährt im Jahr und dass man sich halt teilweise auch seine Wünsche erfüllen kann. Aber du könntest immer in Urlaub fahren bei dem vielen Geld. Klar, aber man kann auch nicht immer alles machen. Ich sag mal als Beispiel, wie jetzt der Detlef, der vorhin dran war. Bitte? Zum Beispiel meine Mutter, die ist auch ziemlich schwer krank. Ich sage dir ganz ehrlich, es ist ja schön, wenn man so viel Geld hat, aber bringen tut es dir dann teilweise auch nicht. Oder? Natürlich, wenn man in Schicksalsschläge verwickelt ist, bringt kein Geld der Welt was, das ist schon klar. Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, es eröffnen sich natürlich ganz andere Möglichkeiten mit einem drum und dran. Man steht nicht mehr mit Sorge auf und am 25. eines Monats guckt man halt auch nicht mehr, wird jetzt ein bisschen knapper. Du hast gesagt, du hast wieder Geld investiert, heißt das, du bist wieder geschäftlich aktiv? Ja, wir sind wieder geschäftlich aktiv geworden. Wir haben teilweise dann Apps auf den Markt gebracht. Wir testen natürlich aus. Ist immer so es gibt natürlich auch Projekte, die dann teilweise als Rohrkrepierer enden. Das ist ja ganz normal. Aber man hat halt Gott sei Dank jetzt den Fundus im Hintergrund, dass man sagt, okay, selbst wenn mal ein Projekt nicht klappt, ist nicht schlimm. Natürlich. Also du hast so viel auf der hohen Kante, dass du immer sagen kannst, wenn das hier nicht funktioniert, ich bin abgesichert, mir kann nichts passieren. Ja, ich sag mal so, solange ich jetzt nämlich irgendwo in irgendein Spiel Casino gehe und also auf die verkehrte Zahl sitze, dann eigentlich nicht, nein. Ja, aber die Gefahr besteht ja, wenn Leute irgendwie schnell zu wahnsinnig viel Geld kommen, das kennt man aus allen Bereichen, dass die dann durchdrehen und völlig irre Sachen machen. Du klingst nicht so. Ja, ist immer so, das liegt auch daran, das ist keine Sache, wofür man sich schämen sollte. Ich hatte ja gesagt, ich komme aus nicht gerade den größten Verhältnissen, elternhausmäßig. Und ich habe auch mal meine Zeit gehabt, wo ich auf staatliche Hilfe angewiesen war. Und diesbezüglich ist es natürlich so, man sollte nicht vergessen, wo seine Wurzeln sind, wo man auch hergekommen ist. Oder sehr gute Einstellung. Wenn du aus einem solchen Umfeld kommst, dann waren deine Freunde vorher auch eher relativ normale oder geerdete kleine Leute. Wie haben die denn darauf reagiert, dass nun plötzlich ihr Freund René ein Multimillionär war? Ja, ich habe es versucht, teilweise klein zu halten. Also klar, ich habe natürlich irgendwann mir ein anderes Auto zugelegt. Manchen Leuten habe ich es erzählt. Und die Leute, die mir nur so entfernt bekannt waren, haben schon einfach gesagt, ja, einen guten Job bekommen, irgendwie im Außendienst und das Auto ist geleast oder so. Also ich habe versucht, teilweise nicht an mich heranzulassen, weil, wie gesagt, die verkehrten Freunde, klar, der Freundeskreis wurde größer. Hast du denn überhaupt den Freunden diese wahnsinnige Summe erzählt, die du bekommen hast? Erzähl ich nicht, aber wie gesagt, es kam halt mal dazu, dass mein bester Freund selber in finanzielle Nöte geriet. Mhm. Und ja, dann hilft man natürlich dann auch mal auf. Mhm. Und ja, und dann ist das rumgegangen wie ein Lauffeuer. Und plötzlich kamen sie dann alle an. Und ja. Jeder wollte was haben und jeder war in der Notlage. Und ja, genau. Hast du denn dann Nein sagen können? Also in den meisten Fällen habe ich versucht, auch Nein zu sagen. Klar, es gibt immer wieder ein paar Geschichten, die, wo man dann sagt, okay, komm, ist gut, das macht man dann oder so. Mhm. Und, aber in den meisten Fällen muss man es lernen, Nein. Von diesen 10 Millionen, die du da bekommen hast, wie viel Steuer ging da noch ab? Oder war das schon Nettogeld, was du bekommen hast? Das war schon Nettogeld, was ich bekommen habe. Weil wir hätten mehr für dieses Portal nehmen können, beziehungsweise das Patent nehmen können. Und haben es natürlich so aufgerechnet, dass jeder eigentlich mit etwas mehr als 10 Millionen nach Hause geht. Mhm. Unterm Strich, weil... Nun sagt man ja, Eigentum verpflichtet und Eigentum bringt auch gewisse Verantwortlichkeiten mit sich. Wie ist das so im Bereich des Karikativen? Unterstützt du irgendwelche Sachen, irgendwelche gemeinnützigen Einrichtungen oder sowas? So. Ich habe halt danach mir, ich sag mal, das an oder gelernt zu leben, bin halt dann sehr oft in Südamerika gewesen, mhm. in Brasilien und da sieht man halt sehr, sehr viel Elend. Mhm. Da tue ich halt mittlerweile Gelder hinüberweisen und ich sag mal so, wenn man mittlerweile auch nach Deutschland guckt, die Tafel versorgt halt nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder, mhm. da lasse ich natürlich auch Geld hin. René, ich würde mich sehr gerne mit dir noch länger unterhalten. Die Leitung ist so schlecht, jedenfalls ich muss mich sehr anstrengen, dich zu verstehen, aber ich habe alles verstanden. Und gebe dir natürlich voll recht, dass du ein Siegertyp bist. Das ist wie ein Sechser im Lotto, was dir da im Leben widerfahren ist. Das musst du wertschätzen. Das ist was ganz, ganz Besonderes, was ganz Ausgefallenes. Also das tue ich auch wertschätzen, das ist wirklich was Besonderes. Ja. Aber wie gesagt, noch mehr sollte man hochschätzen, ist immer, wie jetzt zum Beispiel von ihm eben die Tochter von dem Detlef, jeden Tag einen neuen Kampf hat, jeden Tag sich dagegen stellt, ganz ehrlich, das ist mehr wert als 10 Millionen oder sonst irgendwas. Natürlich. Weil das sind die wahren Siegertypen. Ja. Bist du eigentlich solo? Ich bin, nein, in einer Beziehung und auch glücklich in einer Beziehung. Ja. Und, kam die Beziehung vorher oder nachdem das Geld war? Die Beziehung kam vorher und da ist man auch durch wirklich harte Zeiten gegangen. Sehr gut. Und das ist halt heute, also wir sind jetzt nicht die Geisen oder so, das sicherlich nicht, aber wie gesagt, die war vorher da und wir hoffen einfach mal, dass wir auch sehr, sehr lange noch bleiben. Ja. René, vielen Dank für deinen Anruf und die Offenheit. Das macht ja auch nicht jeder, der so einen großen Deal hingelegt hat und das dann in der Öffentlichkeit erzählt, wenn auch hier natürlich in gewisser Weise anonymisiert. Vielen, vielen Dank und alles Gute mit deinem Geld und Gesundheit und das ist das Allerwichtigste. Alles klar, das wünsche ich euch auch. Dominik. Dankeschön, René. Tschüss. Okay, danke, tschüss. 0800 220 50 50. An dieser Stelle ein Hinweis auf unser Thema am Mittwoch. Mittwoch haben wir Themennacht und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema jetzt beginnt ein neues Leben. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ihr Leben völlig umkrempeln wollen. Zum Beispiel, indem sie ihre Ehe aufgeben oder eine neue Sexualität leben, das Land verlassen, in einen komplett anderen Beruf gehen wollen oder vielleicht einen neuen Glauben angenommen haben oder annehmen wollen, kurz davor stehen. Jetzt beginnt ein neues Leben. Das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, sehr gerne unter domian@wdr.de oder ihr könnt natürlich auch am Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Übrigens als Hinweis noch, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag fällt diese Sendung wegen der 1Live-Krone aus. Das ist der Ausfall in dieser Woche. Alles andere läuft ganz normal weiter. So, freie Themennacht. Claudia ist hier. Claudia ist 41. Hallo Claudia. Ja, hallo Domian. Hallo Claudia. Es ist mir eine große Freude, mit dir sprechen zu dürfen. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, ich habe vor einem Jahr im Oktober 2011 meinen Lebensgefährten tot auf der Couch gefunden. Wie alt war er? Der war 43. Wohntet ihr zusammen? Ja, wir haben zusammen gewohnt. Erzähl mal, wie das war, als du ihn gefunden hast. Ich bin bis 3 Uhr nachts bei ihm gesessen, weil er er war Morphium-Patient und er war ziemlich benebelt. Und dann habe ich halt gedacht, ich guck mal nach ihm und bleib mal ein bisschen bei ihm, falls er nicht mehr atmet oder so. Also war er schwer krank? Ja, er war krank. Er war Schmerzpatient seit 13 Jahren. Was hatte er? Er hatte, also jetzt sind es dann für 14, 15 Jahre. Als junger Mann hatte er einen Arbeitsunfall. Mhm. Ihm ist die Hand gequetscht worden. Ihm haben sie dann den Ringfinger amputiert und er hatte einen Rückenmarkstimulator, hatte über 30 OPs. Mhm. Und ein Jahr vor seinem Tod hatte er einen Herzinfarkt. Er war Diabetiker. Der hatte alle 7 Krankheiten. Mhm. Und hat am Tag 33 Tabletten genommen. Ja. Ja, und das die Todesursache war wohl... Ja, erzähl mal, wie das war. Du hast dann bei ihm gesessen in der Nacht und dann bist du wieder weggegangen, oder wie? Ja, ich habe ihm noch zu... Er hat wie geschlafen und er hat geschnarcht, ganz schrecklich geschnarcht. Mhm. Und da habe ich gedacht, jo, der schnarcht schön. Und dann habe ich ihm noch zu trinken gegeben. Da habe ich ihm aufgeholfen und er hat auch getrunken. Wasser und dann habe ich ihn wieder hingelegt und ist er wieder eingeschlafen. Mhm. Und dann hat er geschnarcht und ich bin ins Bett und habe die Tür ein bisschen aufgelassen, dass ich ihn schnarchen höre. Mhm. Und um 5:30 bin ich aufgewacht und alles war still. Mhm. Und dann bin ich zu ihm hin und habe im Dunkeln halt, und ich habe ja gewusst, wo er liegt, und dann war alles so ruhig, dass ich habe direkt gedacht, er ist bestimmt tot jetzt. Mhm. Das war ganz komisch. Und dann habe ich Licht angemacht und hab dann ihn geschüttelt und gerüttelt und sofort einen Notarzt geholt. Und er saß da noch so oder lag? Er lag auf dem Sofa. Das war ausgezogen. Mhm. Das hat er sich abends immer ausgezogen, dass er besser liegen kann wegen seinen Schmerzen. Mhm. Und dann lag er auf dem Sofa und war tot. Während du geschlafen hast, dann war er verstorben? Er muss kurz vorher gestorben sein, bevor ich ihn gefunden habe. Mhm. Er war noch ganz warm und er sah auch nicht so furchtbar tot aus. Also... Du hast sofort dann den Notarzt gerufen? Ja, und der hat mit mir Wiederbelebung am Telefon noch gemacht, während die Notärzte angerollt sind. Mhm. Und ich habe das probiert, was der gesagt hat, was ich machen soll, aber habe immer gedacht, das bringt nichts. Ich habe es aber trotzdem probiert, ne? Das kann natürlich ja nochmal kommen. Ja, das macht man dann ja auch. Und dann kam der Notarzt und dann musste ich raus. Dann haben sie ihn auf die Erde gelegt und an Maschinen angelegt. Und ich habe dann immer so eine Herzschlagkurve gesehen. Die war auf Null, also wie im Krankenhaus, ne? So eine Nulllinie. Und dann kam was auf einmal wieder. Mhm. Und dann habe ich gerufen, ach, der lebt noch und machen so weiter. Und dann war vorbei. Dann bin ich weiß gar nicht mehr, das war alles so im Nebel, im rückblickend. Mhm. Ich bin dann halt im Flur noch gewesen. Das Wohnzimmer war voller Notärzte und dann haben sie mir gesagt, dass er gestorben ist. Mhm. Nun war dein Lebensgefährte ja sehr, sehr schwer krank, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Eigentlich die ganze Zeit, während ihr zusammen wart dann, ne? Wir haben uns in der Reha haben wir uns auch kennengelernt, aber er war nur im letzten Jahr, als wir zusammen waren, fast ein Pflegefall. Ach so. Wie lange kanntet ihr euch denn? 3 Jahre. Ja. Wir haben eine Woche, bevor wir das Dreijährige gehabt hätten, ist er gestorben. Weiß man, woran er gestorben ist? Ja, der Arzt hat gesagt, das Herz hat nicht mehr mitgemacht. Mhm. Durch das viele Morphin auch. Mhm, verstehe. Er hat zu viel Morphin genommen, als er hätte nehmen dürfen. Meinst du, dass er es bewusst gemacht hat? Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, das glaube ich jetzt nicht direkt. Mhm. Dann hätte er mir einen Brief hinterlassen. Hattest du denn das Gefühl, dass ihm das Leben schon sehr schwer und sehr anstrengend ist? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Er war auch dreimal im Jahr, so für 12 Wochen in der Klinik und war auch psychologisch betreut worden, hat Antidepressiva bekommen und es fiel ihm von Tag zu Tag schon schwerer. Also es war schon ein schwer angeschlagener Mann, wie du es jetzt erzählst. Ja, aber er war ganz, ganz tapfer. Trotzdem. Er war so schwer angeschlagen. Du hast mitbekommen, auch wie seine Stimmung war und du wusstest, wie sein körperlicher Zustand ist. Da gewöhnt man sich ja vielleicht schon eher an den Gedanken, dass man bald vielleicht Abschied nehmen muss von dem Partner. Nein, das habe ich nie gedacht. Hast du nie gedacht? Nein, gar nicht. Im Gegenteil, wir haben auch Pläne gemacht für, wenn wir alt sind. Ach so. Und mein Gott, wir waren beide um die 40 und da haben wir Pläne gemacht, wenn wir 60 sind, wo wir dann sitzen, auf welcher Bank. Und wie hast du denn dann den Tod aufgenommen, als du das dann gesehen und realisiert hast? Ich war absolut geschockt. Ich war bis ins Innerste meines Marks und meiner Knochen war ich total geschockt. Mhm. Die Polizei kam dann, die haben mich verhört, was ich dem gegeben habe. Mhm. Ich habe ihm immer seine Tabletten zurechtgelegt, weil er nicht mehr klar kam, morgens, abends, mittags, nachts und wie viel von was. Mhm. Und dann habe ich ihm das immer in so eine Krankenhausschachtel und er hat halt genommen, was ich ihm gegeben habe. Aber ich habe das alles richtig gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist auch dann Routine, ne? Dass so ein Arzt, dass die Polizei dann vielleicht kommt und... Ja, bei so einem jungen Mann. Mhm. Wie lange nun, das war im Jahre 2011. Ja. Jetzt ist ein Jahr vergangen. Welchen Monat war das voriges Jahr? Im Oktober. Im Oktober, also ein Jahr ist vorbei. Wie geht es dir heute? Also ich bin, danach wollte ich sofort raus aus dieser Wohnung. Ich bin dann umgezogen. Das hat mir alles viel zu lange gedauert. Ich bin erst im Mai umgezogen, weil ich vorher nichts bekommen habe, in einer anderen Stadt. Ah ja, hast die Stadt sogar gewechselt. Ja, ich bin in die Stadt, wo meine Mutter wohnt. Und seit dem Umzug geht es mir etwas besser. Ich habe auch keine Bilder mehr von ihm hier hängen. Das könnte ich nicht ertragen. Ich habe nur eins im Schlafzimmer, ein kleines Passfoto. Und auch so Gegenstände? Alles weg. Alles weg von ihm? Ja. Alles weggeschmissen? Seine Familie hat das meiste. Habe ich denen gesagt, nimmt alles mit. Und die so ganz persönliche Dinge habe ich im Keller. Das konnte ich nicht wegschmeißen. Wie war das denn, die vielen Monate dann für dich, in dieser Wohnung noch zu leben, in der er eben auch gestorben ist? Die ersten 3 Tage hatte ich das Gefühl, der ist noch im Wohnzimmer. Und das hat mir meine Tante berichtet, die hatte das bei dem bei ihrem verstorbenen Mann auch. Und anscheinend, ich glaube an sowas, das kann schon sein. Das empfinden übrigens sehr viele Menschen, dass die Toten noch eine Weile anwesend sind, unterschiedlich lange. 3 Tage. Und auch der Geruch von ihm, er ist ja im Prinzip, möchte ich mal aus, er lag 6 Stunden bei mir im Wohnzimmer, bis der Sarg ab, also bis die kamen und haben der Leichenbestatter diesen abgeholt haben. Ja. Und der ist in der Zeit so verwest. Der war grün, blau und gelb und aufgeschwollen. Der sah aus wie eine schwangere Frau. So schnell? Ja, und der Arzt hat gesagt, er hat noch nie im Leben sowas gesehen. Dass jemand so schnell dahin wie verwest. Das habe ich auch noch nie gehört, dass es so schnell geht. Nee. Vor allen Dingen im Oktober, wo es nicht sehr warm ist. Nee. Der hat gemeint, das liegt an dem vielen Gift im Körper. Vielleicht. Ich glaube, das ist dann, wenn man so in einem solchen Schock ist, wenn man in einem solchen Trauerschock ist, ist ein Orts- und Wohnungswechsel, wenn man das arrangieren kann, ist, glaube ich, sehr klug. Und du bestätigst das ja jetzt auch, dass es dir etwas besser geht, seitdem du weg bist. Auf jeden Fall. Wie viele Kilometer ist das entfernt jetzt von deiner jetzigen Wohnung? 120. Oh ja, das ist dann schon sehr weit. Ich würde auch nie wieder in diese Stadt zurück. Ich bin auch nur wegen ihm in diese Stadt gezogen. Auch wenn jetzt vielleicht viele Leute so zusammenschrecken und sagen, Mensch, die hat jetzt alle Gegenstände von ihm weggegeben und im Keller nur irgendwas versteckt und ein Bildchen im Zimmer stehen. Auch das kann ich verstehen, Claudia. Ich konnte es nicht ertragen. Ich würde immer noch hier sitzen und mich zu Tode trauern. Vielleicht ist das wirklich, es klingt radikal, es ist vielleicht auch radikal, aber es ist, glaube ich, gut, so einen Schritt dann zu machen. Du hast ein Bild und das reicht. Ja, das habe ich aber erst nach dem Umzug veranstaltet. Dass ich alles nach dem Umzug, also in die neue Wohnung habe ich nur noch alles in Karton, im Keller oder weg oder in der alten Wohnung hatte ich noch bis Mai Fotos hängen und was. Wer hat dir am meisten geholfen in den letzten Monaten? Ich habe nur meine Mutter, ich habe sonst niemanden. Aber ich habe keine Freunde. Ja. Wir hatten zwar ein paar gemeinsame Freunde, aber das waren eher seine Freunde. Und ich für mich selber habe eine Freundin in Köln, ja super. Wir telefonieren halt mal, aber ich habe nur meine Mutter. Ja, ist die Mutter ja noch fit? Ja, die ist 70 und gut dabei. Relativ fit. Was machst denn du vom Beruf? Ich bin in Rente. Ah, warum? Ich habe einen Gendefekt und hatte 7 Schlaganfälle. Deswegen. Ach du je, das heißt, du bist auch gesundheitlich angeschlagen. Ja, und ich hatte auch nach dem Tod ganz starke Depressionen. Wo ich auch früher schon mit zu tun hatte, aber das kam dann alles noch furchtbar. Wenn du jetzt umgezogen bist und auch wieder in eine neue Stadt gegangen bist, Wäre vielleicht der nächste Schritt nicht schlecht, Claudia, wenn du versuchen würdest, ich weiß, das ist immer leicht gesagt, wenn du irgendwie ein wenig Leute kennenlernen könntest. Ja, ich weiß gar nicht, wo. Ich sitze eigentlich nur zu Hause mit meiner gut. Katze. Ja, das ist nicht gut. Vielleicht über eine Trauergruppe. Vielleicht. Ja, ich denke mir immer, da sitzen dann nur alte Leute. Nein. Oh nein, auf keinen Fall. Diese Trauergruppen sind manchmal komplett gemixt von ganz jungen Leuten bis alte, weil es trifft ja nur jeden. Und das sind, wie ich das schon mal gehört habe oder immer wieder gehört habe, auch oftmals gute Multiplikatoren für die Leute, um vielleicht auch dann wieder Freunde zu kriegen oder mal ins Leben hineingenommen zu werden. Wir werden jetzt mal ein bisschen nachgucken, ob wir für dich was finden in der Stadt, in der du wohnst. Das weiß ich sogar. Das ich habe mich schon erkundigt, als ich hergezogen bin. Ich weiß ganz genau, wo die sich treffen und wo das Krankenhaus ist, wo die sich treffen. Dann aber mal zu, dann mal dahin. Ja. Ich glaube, das ist wichtig, Claudia. Du hast es ja intuitiv alles richtig gemacht mit dem Umzug und mit den Gegenständen und so weiter. Jetzt fehlt aber noch ein bisschen mehr Kontakt und menschliches Eingebundensein. Ja, ich habe echt nur meine Mutter, ne? Sonst habe ich niemanden und meine Katze. Wir können ja mal abgleichen, ob unsere Infos mit denen identisch sind, die du schon hast. Und vielleicht haben wir noch irgendwas Neues für dich und könnten dir damit helfen. Ja, das wäre schön. Claudia. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen und weiterhin viel Kraft beim Bewältigen der Trauer. Wir melden, du legst bitte auf und meine Psychologin, die Anna, ruft dich an und alles Weitere dann im Hintergrund. Dankeschön, Domian. Alles Gute von Herzen. Für dich alles Gute und gute Besserung deinem Redakteur. Ja, ich hoffe, er hat jetzt noch zugehört und hat es dann auch mitbekommen. Schön. Claudia, alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Siehst du, Marc, die Leute drücken dir die Daumen, dass du morgen wieder fit hier bei uns bist und dass alles seinen normalen Gang läuft. Andreas, 43. Ja. Guten Morgen, Andreas. Morgen, Domian. So, um was geht's? Ja, um was geht's irgendwie? Also ich habe ein ziemlich starkes Drogenproblem, glaube ich. Ich meine, was heißt glaube ich, das weiß ich irgendwie. Das weiß ich leider schon seit 20 Jahren irgendwie. Drogenproblem? Ja. Seit 20 Jahren? Ich rauche Heroin. Mhm. Seit 20 Hallo? Jahren, ja, ich höre. Seit 20 Jahren, ja, du warst gerade bei mir kurz weg. Ja. Also seit über 20 Jahren rauche ich Heroin irgendwie, also irgendwie, bin jetzt seit 3 Monaten irgendwie unter anderem wieder aus einer mehrjährigen Haftstrafe rausgekommen, so. Mhm. Ja, und hab's wieder nicht gepackt. Ich komme raus irgendwie, also, und schon wieder irgendwie, also ist alles irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie führt der Leben wieder mir vorbei. Irgendwie. Weswegen? Weswegen? Ich hab's schon angepackt irgendwie, also. Ja, weswegen warst du im Knast? Wegen Beschaffungskriminalität hauptsächlich. Wegen was? Wegen Beschaffungskriminalität. Beschaffungskriminalität. Mhm. Hast du im Knast auch Heroin geraucht? Ja, auch stellenweise. Man kommt da leicht dran. Man kommt da relativ leicht dran, ja. Aber wie hast du das denn im Knast finanziert? Ja, das wäre nicht das Problem gewesen irgendwie. Ich hatte auch schon vorher irgendwie mit deinem Kollegen gesprochen irgendwie, dass die Finanzierung irgendwie an sich irgendwie, also irgendwie, das wäre nicht das größte Problem gewesen. Das ist doch teilweise eine Hand wäscht die andere irgendwie. Also wie geht's denn? Teilweise auch gute Jobs irgendwie, also irgendwie, wo man dann mit Hausgeld und Eigengeld irgendwie, also irgendwie seine Leute bezahlen kann, so. Aber jetzt ist das Problem irgendwie. Lass mich mal fragen, das interessiert mich. Was kostet das im Knast? Ich weiß nicht, wie viel hast du in der Woche verbraucht ungefähr? Also ich kann dir nur sagen, 0,1 Gramm Heroin irgendwie, er kostet im Knast 20 Euro. Okay. Das ist dann immer ein Bubble, nennt man das irgendwie. Und wenn du dir zum Beispiel 3 Bubbles holst, irgendwie, dann zahlst du nur 50 Euro, Entschuldigung. Ja. So, das läppert sich ja zusammen. Da kommst du im Monat auf wie viel hast du da konsumiert? Wie viel Euro? Ich war ja gerade irgendwie, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Ich war da noch nicht ganz fertig irgendwie, was ich dir gerade sagen wollte. Also das ist ja das Komische irgendwie. Also im Knast irgendwie. Also ich war nicht die ganze Zeit drauf im Knast. Ich sagte ja, man könnte, wenn man wollte, irgendwie auch im Knast die ganze Zeit drauf sein. Dann gibt es da noch irgendwie so die Nebendrogen wie Subutex zum Beispiel, die Leute irgendwie mittlerweile irgendwie auch durch die Nase ziehen und auch unter anderem rauchen, irgendwie auf dem Alupapier so. Und das ist dann teilweise sogar noch billiger, da zahlt ja nur für 0,2 Zahlt an und zwei. Okay, Andreas, aber ich habe immer noch nicht verstanden, gehen da vielleicht ein 100er oder 150 Euro im Monat drauf. Mein Problem ist ja viel. Nee, lass mich doch mal was fragen. Ich will wissen, woher du das Geld hast, um dir im Knast das Zeug zu kaufen. Entweder man macht Selbstgeschäfte, wie schon gesagt, irgendwie, also, oder halt irgendwie, man zahlt da vom Hausgeld. Wie Hausgeld? Man verdient ja da im Knast irgendwie einen gewissen... aber das ist doch extrem wenig. Kommt drauf an, wo du arbeitest. Wenn du zum zum Beispiel deine Lohnstufe 5 mit 35% hast, irgendwie, hast du auch deine 180 Euro Hausgeld im Monat. Ach so. Irgendwie, also, wenn du dann auch noch freies Eigengeld hast, dann auch nochmal 280 irgendwie, das wird dir normalerweise auf jeden Fall kosten. Ja, ja. Das kannst du ja auch ausgeben, so. Also, das irgendwie ist so eine Problematik irgendwie, die nicht, glaube ich, so eine ganz, ganz große Rolle spielt. Teilweise lassen sich ja Leute von draußen Gelder reinbringen, irgendwie, die von draußen keine Leute haben, die ihn oben reinbringen könnten, etc. pp. Aber das ist nicht das Problem. Ich sag ja irgendwie, im Knast irgendwie fiel es mir gar nicht so, so schwer, mal Nein zu sagen. Ja, aber dir fällt es schwer, jetzt wieder draußen Nein zu sagen. Ganz genau. Das ist das Problem. Wie kommt das? Wie lebst du denn jetzt hier draußen? Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Also ich habe eine Wohnung, ich habe eine gute Mutter, ich habe eine gute Schwester irgendwie. Also und von was lebst du? Ich habe auch momentan ich habe Arbeitslosengeld gekriegt, da habe ich zuerst momentan ein bisschen Probleme irgendwie, weil ich da was nicht nachgekommen bin. Irgendwie haben die mir das gekürzt. Aber ich kriege Arbeitslosengeld. Okay, Arbeitslosengeld, du hast Verwandte und du hast eine Wohnung. Das heißt, du bist schon mal ziemlich gut abgesichert. Ja, wenn man das angehen kann, auf jeden Fall. Ja, bist du auch auf Arbeitssuche? Ja. Willst du auch wirklich arbeiten? Ja, ist halt nur nicht irgendwie so gut möglich, irgendwie, wenn man drauf ist. Ne? Mhm. Als was würdest du denn arbeiten wollen? Oder können? Alles. Also ich kann eigentlich fast alles. Also hast du eine Ausbildung? Also Multitalent irgendwie. Nee, Ausbildung habe ich nicht. So, aber stattdessen hängst du rum und ziehst dir das Zeug rein. Ja. Was hast du denn, wie lange bist du jetzt draußen schon? Seit ungefähr 3 Monaten. Mhm. Ging es sofort los, als du rausgekommen bist? Quasi. Mhm. Also war im Endeffekt irgendwie so ein Tag und dann ging es los. Ja, aber das ist doch deine eigene Schuld. Wie ist das meine eigene Schuld? Du lässt dich gehen. Weil du wenn du das seit 20 Jahren, dieses Spielchen kennst, ist doch ganz klar, woran es liegt. Es liegt an dir, an niemandem sonst. Selbstverständlich, ich habe ja auch niemals irgendjemand anders die Schuld haben. Warum schaffst du es nicht, dir so in den Arsch zu treten, dass du das in den Griff kriegst, das Problem? Das ist genau das irgendwie, woran ich selbst an mir selbst verzweifle irgendwie, wo ich also meine irgendwie, dass ich nicht weiß irgendwie, warum. Also mit 43, finde ich, muss man das Ding in der Hand muss haben. Muss man nicht, so mehr, glaub mir das, wenn man 20 Jahre drauf gewesen ist, irgendwie, du kannst da nicht in die Sache irgendwie, kann sich kein Mensch reinversetzen. Und das ist mir auch scheißegal, irgendwie, welche Leute sagen, die schon seit 30 oder 50 Jahren mit Drogensüchtigen arbeiten. Also, ne? Aber es gibt keine Leute irgendwie, tut mir leid. Nein, aber stimmt genug, dass es überhaupt nicht irgendwie in die Psyche eines Drogensüchtigen reinversetzen. Nein, das ist doch egal, muss man gar nicht, das käme dann wieder in Richtung Entschuldigung und so. Es ist schon schlimm genug, dass du überhaupt 20 Jahre drauf bist. Ja, und ich werde von vielen als sehr hochintelligenter Mensch eingestuft und trotzdem kriege ich das nicht auf die Kette. Weil du keine Disziplin hast und keine Willensstärke. Ja, aber warum klappt denn im Knast und warum hier nicht? Naja, weil die Versuchung vielleicht draußen noch viel größer ist. Versuchung ist da drin genauso, glaub mir das, Domian. Ja, das mag ja sein. Das ist jetzt auch, die Frage ist auch egal zu klären. Wenn du rauskommst und du merkst, dass du wieder in Gefahr läufst, Sachen zu nehmen, was unternimmst du denn dann dagegen? Als erstes irgendwie probiere ich irgendwie grundsätzlich immer nur irgendwie, weißt du, diesen Selbstbelügen. Nee, ich rauche nur heute, morgen lasse ich es. So, da haben wir schon den ersten Fehler. Weißt du, aber das weißt du doch mittlerweile. Allein das erste Mal irgendwie ist schon einmal zu viel. Mhm. Natürlich weiß ich das. Warum gehst du nicht zu einer Beratungsstelle oder warum machst du keine Entziehungskur? Habe ich alles schon hinter mir. Dann musst du normal machen. Ja. Ja. Also du meinst irgendwie, das wäre die einzige Alternative. Wenn du, Andreas, wenn du es alleine nicht schaffst, das ist das Allerbeste, wenn man es alleine schafft. Das gibt auch Leute, die das alleine schaffen, auch nach so vielen Jahren. So. Aber ich glaube, dafür müsste man dann ehrlicher mit seinem Umfeld umgehen. So. Bitte? Dafür müsste man dann vielleicht ehrlicher mit seinem Umfeld umgehen. Aber mein Umfeld hat leider schon auch so viel einstecken müssen, irgendwie, also, dass ich die damit nicht mehr belasten möchte. So. Was heißt, die glauben gar nicht, dass du noch was nimmst? Zum momentanen Zeitpunkt nicht. Ne? Ah, ja. Und dass ich jetzt auch noch gekommen bin und dass ich seitdem irgendwie zumindest irgendwie einigermaßen nicht auf die Kette kriege. Okay, wenn du es selbst nicht schaffst, dann musst du dir Hilfe von außen suchen. Und wenn du dir schon 2-3 Mal Hilfe von außen gesucht hast und das hat nicht geklappt, dann suchst du dir das 5. und 6. Mal. Nur diese beiden Wege gibt es, sonst gibt es überhaupt keinen Weg. Der dritte Weg ist, du gehst vor die Hunde. Dann viel Spaß. Mhm. Und das habe ich momentan das Gefühl, du. Ja, das glaube ich, wirklich. Genau deshalb irgendwie habe ich heute Abend da beide Nummer gewählt. Mhm. Es gibt nur diese beiden Wege. Wenn du sagst, du bist ein intelligenter Typ, mag ich glauben, musst du dir das vor Augen führen. Es gibt nur diese beiden Wege. Entweder schaffst du es mit Disziplin und Strenge gegen dich selbst, ohne Wenn und Aber, oder du hast so viel Eier in der Hose, dass du zu jemandem gehst, zu einem Fachmenschen und sagst, ja, ich kann nicht mehr, hilf mir. Keine Ausreden, keine Erklärung, gar nichts, alles Unsinn. Der einzige Satz, der über deinem Leben stehen muss, ich will hier raus. Sonst nichts. Glaub mir, das ist schwer. Ja, du musst mir gar nicht erzählen, müssen wir nicht diskutieren. Das ist völlig klar. Das ist Horror, ist das. Aber ich habe hier schon in dieser Sendung mit Leuten gesprochen, die nach Jahrzehnten Heroin, Jahrzehnten Alkohol, was auch immer, das geschafft haben. Ich weiß, dass es geht. Und ich sag dir, wenn du das schaffst, oder die Leute, die das geschafft haben, das ist ein irres Erfolgserlebnis. Die sind stolz wie Oscar ihr ganzes Leben lang. Zu Recht auch. Meinst du, wie stolz ich bin irgendwie immer im Knast, irgendwie, wenn ich dann irgendwie die Abkickphase geschafft habe, du wirst ja da teilweise mit Zusatzstoffen runtergeholt, irgendwie, ich weiß, wie man sich fühlt, irgendwie. Ja. Ich habe eine Therapie auch noch schon, eine erfolgreiche Therapie abgeschlossen und das geht einem dann auch einfach blenden, so irgendwie, also nur ich weiß nicht, irgendwie, wie schon gesagt, irgendwie, und das konnte mir bisher auch kein Therapeut sein, sobald ich draußen bin, irgendwie, also ist das alles irgendwie, als wenn das irgendwie weg wäre, als wenn das auf einmal aus meinem Gedächtnis gestrichen wäre. So, jetzt kriegst du von uns ein paar Adressen an die Hand. Die musst du dann aufsuchen. Das musst du unternehmen. Und dann musst du loslegen. Mehr können wir nicht machen. Jetzt legst du auf und wir rufen dich an und dann kriegst du alles und dann musst du dein Schicksal in die Hand nehmen. Ich fände das ausgesprochen toll, wenn wir in einem halben Jahr nochmal telefonieren könnten und du mir positive Nachrichten erzählst. Das wäre für mich auch schön. Ja. Nimm dir das mal als Ziel. Wir telefonieren so im, sagen wir, April, Mai nochmal miteinander. Gerne. Und dann will ich was hören. Okay? Andreas, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay. Tschüss, viel Glück wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, Telefonnummer frei, Telefonnummer für euch oder Mail domian@wdr.de. Gerd ist hier, Gerd ist 54. Guten Morgen, Gerd. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Gerd. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Eigentlich passt es ja besser zum Mittwoch. Ah, jetzt beginnt ein neues Leben. Ja. Erzähl mal. Denn ich beginne ein neues. Ich habe ein neues Leben begonnen. Ja, inwiefern? Ich hatte einen Darmdurchbruch. Und der wurde nicht sofort erkannt. Und dann bekam ich einen Darmverschluss. Und dann einen Darmdurchbruch. Was? Und dann einen riesigen Notarzt. Ja. Und der attestierte mir, was wollen Sie denn? Ihr Darm arbeitet doch. Wollen Sie mal selbst hören durch ein Stethoskop, das er mir auf dem Bauch hielt. Mhm. Und ich hörte auch ein Brummeln. Dass das aber Fäkalien waren, die ausliefen, das hat er mir nicht gesagt. Also ein Darmdurchbruch bedeutet, der platzt auf und alles fließt in den Bauchraum. Die Fäkalien, nein, ich habe die sogar erbrochen. Wie, und das hat der Notarzt nicht diagnostizieren können? Nein, das war ein Kinderarzt. Und ich weiß nicht, ich glaube, so ein Schlaumeier gerade von der Uni oder sowas. Ja, wie ging es dann weiter? Der sagte, hier ist alles in Ordnung, hören Sie mal. Und wie ging es dann weiter? Und dann wurde ich operiert. Ach, das dann doch? Das dann doch, notoperiert. Aber da muss ja irgendjemand anders es festgestellt haben, dass da doch was ist. Und dann nach einem Tag kam die gesamte Kohorte und hat gesagt zu mir, so, wir müssen sie nochmal operieren, weil aus der Narbe, die OP-Narbe, lief Sekret aus. Wir müssen nochmal operieren. Also, da war irgendwas im Körper drin. Aber lass mich nochmal fragen, der Kinderarzt hat zuerst zu dir gesagt, da ist gar nichts. Nein, ihr Darm arbeitet, was wollen Sie denn? Genau, genau. Wollen Sie selbst mal hören? Genau. Blub, blub, blub, brumm, brumm, brumm ging das. Genau, und wer hat denn dann festgestellt, dass du zumindest operiert werden musst? Dann bin ich nochmal, habe ich dann den Notarzt, also die Feuerwehr angerufen. Mhm. Und dann kam ein erfahrener Arzt, ein älterer Arzt, entschuldigen Sie bitte. Und der brachte mich dann in eine dementsprechende Klinik nach Bottrop. Aber da ging es ja dann... erfahrenen Proktologen. Da ging es dir dann... Und der erkannte gleich, ein Proktologe ist jemand, der da Ahnung von hat. Genau. Und der erkannte gleich, was los war. Und dann kriegte ich gleich diese Not-OP. Mhm. Vorher wurde mir aber schon gesagt, wir müssen sie aber ins Koma legen, ins künstliche Koma legen. Weil das schon so das schlimm war. Das wird so 2-3 Tage dauern. Mhm. Ja, und daraus wurden 4 Monate voll. 4 Monate Koma. 4 Monate voll. Und dann dauert es ja, bis man wieder so recht zu Sinnen kommt, nochmal so 6-7 Wochen. Mhm. Man wird da ganz langsam wieder rausgeholt. Und das ist das, was mich heute fertig macht. Außerdem, das waren 13 OPs innerhalb eines Jahres. Wann bist du denn jetzt aus dem Krankenhaus gekommen? Nee, bitte? Wann bist du denn aus dem Krankenhaus jetzt herausgekommen? Wir haben jetzt Dezember 2012. Ich bin rausgekommen im Januar 2011. Ah ja. Hm. Ja. Also bist schon eine ganze Weile jetzt draußen und dennoch so, ja, dennoch angeschlagen. Immer noch sehr, sehr angeschlagen. Weil ich habe, wie man so sagt, einen Spaltbauch und offenen Bauch. Durch diese 13 OPs, die können dann nicht alle Tage schneiden. Und dann habe ich sage immer Fußball dazu. Da guckt so ein WM-Ball aus meinem Bauch heraus. Sieht aus wie ein riesengroßer Tumor. Das guckt aus dem Bauch raus bei dir? Aus dem Bauch heraus, ja. Da ist nur Netz und Haut darüber. Ach so. Netz, oder? Das heißt, da besteht doch die Gefahr, dass sich das ständig irgendwie entzünden kann, oder? Ja, dass da irgendwas reißt, dass da irgendwas platzt. Mhm. Mir wurde auch schon durch diesen Proktologen, ich darf den Namen auch sagen, Dr. Ludwig, das ist ein sehr bekannter Arzt in Bottrop im Marienhospital. Da wurde mir auch gesagt, dass sie das überlebt haben, ist ein Wunder. Mhm. Und dass sie noch leben, ist ein größeres Wunder. Deswegen würde ich sagen, das hätte besser zum Mittwoch gepasst. Ja. Ich habe nämlich ein neues Leben. Ja. Ja. Aber du kannst glücklich sein, dass du lebst, aber es ist doch ein beschwerlich. Meine ganze Familie ist auch glücklich. Natürlich. Aber es ist ein beschwerliches Leben und ein anstrengendes Leben. Es ist ein sehr beschwerliches Leben. Wenn ich zum Beispiel falle, ich komme allein nicht wieder hoch, weil mir dieser gesamte Bauchmuskel fehlt. Mhm. Du musst dir das vorstellen, ich darf Domian sagen. Ja, natürlich, ja. Ja, das ist so vom Maß 25 mal 20. Mhm. Also wie so ein halber Fußball, der guckt nur aus dem Bauch raus. Mhm. Wie ist denn das überhaupt dann nachts? Du musst doch Angst haben, dich auf die Seite zu drehen und dass das irgendwie aufplatzt. Das wissen alle Nachbarn, wenn ich schreie, dann wissen die Bescheid, ist nichts Besonderes, dann tut's nur weh. Also du schreist dieses nachts schon mal. Dieses Netz, das spannt dann wie verrückt in dem Muskelfleisch, in dem Verbliebenen. Ne? Besteht denn die Gefahr, dass das vielleicht aufplatzen könnte? Doch, die besteht jeden Tag. Deswegen sagte ich ja, dass sie noch leben, ist ein Wunder. Hast du denn die Chance oder die Hoffnung, dass es irgendwann wieder ganz in Ordnung kommt? Also, jetzt sage ich dir, ich habe die Hoffnung gehabt, bin noch hingefahren und habe gefragt. Und habe auch fragen lassen durch meinen Bruder, der dort auch Patient ist, sind irgendwie alle darmbelastet. Mhm. Dann sagte Luzi, also dieser Professor Dr. Mett Prock, wenn ich Sie wäre, Herr, Sie wissen es, solange es so geht, würde ich nichts machen. Ich weiß nicht, ob ich sie vom Tisch bekomme. Ach so. Weil dieses Netz mit dieser Haut, mit dem Restdarm schon verwachsen sei. Mhm. Und dann habe ich ja gar nichts mehr übrig. Mein Gott. Ja. Ja. Heißt das, wenn man das früher erkannt hätte, ging es dir heute besser? So ist es. Mhm. So ist es. Dann hätte ich diese Vergiftung nicht bekommen, die alles ausgelöst hat. Den Atemstillstand, den Herzstillstand. Die alles kaputt gemacht hat und verkompliziert hat. Aber Domian, ich bitte dich, stell dir vor, eine Vergiftung ist eine Vergiftung. Mhm. Ich habe eigentlich keinen eigenen Tropfen Blut mehr im Körper. Mhm. Das wurde alles ausgetauscht. Mhm. Nun ist ja ein, zumindest so wie du es gerade erzählt hast, ein Arzt daran schuld, dass du nicht früher behandelt worden bist. Hast du da irgendwas unternommen? Ich glaube, da war ich zu dumm. Ich glaube, da war ich zu dumm. Ja. Und das ist jetzt zu spät? Und ich bin noch, ne, ich bin noch nicht der Typ, der anderen. Nein. Mir tut schon wieder der Hals weh vom Sprechen. Naja. Ja, dann sollen wir es vielleicht, lassen wir es mal sein, wenn dich das so anstrengt. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und dass wir uns beide haben unterhalten können. Ja. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es dir doch wieder ja, noch besser geht. Vielleicht gibt es irgendjemand, der genau das Gleiche hinter sich hat und der mir sagen kann, was ich weiterhin unternehmen kann, von wegen einer Stütze oder sowas. Ja, okay. Also, die fertigen ja alle Stützen an. Genau. Und wenn ihr mich setze, kneift mir das alles kaputt. Du hast das ja jetzt ganz gut erklärt, alles. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, der möge sich bitte mit uns in Verbindung setzen. Ja. Und wir werden dich dann informieren. Da würde ich mich sehr freuen. Das verspreche ich dir, Gerd. Ja. Von Herzen alles Gute und jetzt schon dich mal und schon die Stimme auch. Alles, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Und hier ist Eddie. Eddie ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Eddie. Alles klar. Ja, bei dir auch oder nicht so? Ja, es geht, sag ich mal. Erzähl mal, warum du angerufen hast. Ich bin Kleptomane. Ehrlich? Ja. Erzähl mal, wie das bei dir sich so bemerkbar macht. Das hat sich relativ früh bemerkbar gemacht. Also ich habe immer früher gedacht, dass das wäre so eine Phase, sag ich mal. Ja, und dann hat sich immer von Jahr zu Jahr verschlimmert. Und ja, jetzt bin ich so weit, dass ich fast, wenn ich in jedem Discounter, sag ich mal, bin, dass ich da was mitgehen lasse. Also Kleptomanen sind Menschen, die zwanghaft klauen. Genau, das ist so ein Drang. Genau. Wie alt warst du, als du angefangen hast damals? Oh, das war früh, das war ich 11, 10 oder 11. Ach so, jung noch? Ja. Und hat man dich mittlerweile schon mal geschnappt? Da hat man mich geschnappt, so. Nee, ja, mittlerweile, bis heute. Wie viel Mal hat man dich schon geschnappt? 5, 6 Mal. Und was ist daraus dann geworden? Also bei manchen Geschäftsführer haben die Anzeige fallen gelassen oder haben gar keine Anzeige gemacht, weil ich dann halt erzählt habe. Und manche haben dann ja eine Anzeige gemacht und ich habe jetzt schon 150 Arbeitsstunden hinter mir. Und ja, und das Problem ist ja, ich gebe in 1,5 Monate Papa. Und ich will ja nicht, dass es so dramatisch dann später ist, weil es ist ja so, weil wenn man meine Freundin, die kauft alleine die Sachen vor für das Baby, also ich kann da nicht mitgehen. Sie hat Angst. Verstehe. Hast du denn im Moment auch eine Anzeige am Hals? Im Moment nicht, nein. Nein. Wenn du klaust, was klaust du denn dann? Also ich versuche jetzt immer so was Kleines zu klauen, so dass das eine Befriedigung für mich ist dann. Und dass die Chance kleiner ist, erwischt zu werden, also gering. Schöner wäre natürlich, wenn du versuchen würdest, gar nicht mehr zu klauen. Ja, das versuche ich ja jeden Tag, aber was soll ich machen? Was heißt denn kleine Sachen klauen? Deo zum Beispiel, Parfüm, so Shampoo. Hast du dich denn wegen dieser Angelegenheit irgendwo mal behandeln lassen? Ich war beim Arzt und so, aber Therapie oder so habe ich nicht gemacht. Aber ich war beim Arzt gewesen und ja, die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Die haben auch gesagt, ich soll zu der Therapie gehen, aber ich bin nicht hingegangen. Warum nicht? Keine Ahnung. Ja, entschuldige, da verlange ich eine Antwort von dir. Da ist eine Sache, die dich seit Jahren beutelt und die dir zu schaffen macht. Ja, und du weißt nicht, warum du zur Therapie nicht gehst? Ja, Gott sei Dank, das ist jetzt letzten 1 oder 2 Jahre nicht mehr so schlimm. Naja, du klaust Deo. Ja, okay, aber. Nee, nix aber. Eddie, wenn du mir sagst, du wirst Papa bald. Ja, ja. Du bist ein junger Kerl von 19 Jahren, da trägst du Verantwortung. Genau, deswegen. So, pass auf. Und du willst ja auch irgendwann für dein Kind, wird's ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Okay, du wirst für das Mädchen ein Vorbild sein. Genau. Und dein Vater, der klaut und klaut und klaut, sei es auch nur Kleinigkeiten, ist ein Scheißvorbild. Das ist wirklich scheiße und ich fühle mich richtig dreckig dabei. So, also und deswegen musst du jetzt alles alles in Bewegung setzen, dass du von dieser Sucht runterkommst, nämlich mit einer therapeutischen Maßnahme. Ist das behandelbar? Ja, das ist behandelbar, absolut, ja. Okay. Meine Sendung ist jetzt vorbei. Ich bitte dich aber aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an und dann kriegst du die Informationen, wohin du gehen sollst und was du machen kannst und dann bitte ich dich, das auch zu machen. Alles klar. Okay? Danke dir, Domian. Du legst auf und viel Glück, Eddie. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Ciao. In der Technik heute Nacht, Alina Marquis. Wir melden uns morgen wieder. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Bis dann. Ciao.